nehmt die Waffen zur Hand. Bitte, lass mich gehen. Hörst du sie singen? Schau, wie sie springen. Kann nicht stille stehen. Bitte, lass mich gehen. Lauf, Schritt, sing, sang und zählen. Bitte, ich kann nicht wählen. Meine Kameraden, ich fand. Lauf, Schritt, sing, sang und zählen. Bitte, ich kann nicht wählen. Meine Kameraden, ich fand. Für uns General, für uns zur Hölle, wir sind zur Stelle, fallen wir einmal, siegen wird unser Fall. Fallschirm, Kameraden, wir dürfen nie verzagen, legt nie die Waffen aus der Hand. Fallschirm, Kameraden, wir dürfen.